Die Teilnehmer des nationalen Seminars über die Soziologie in Conakry, Guinea, richteten kürzlich ein Glückwunsch-Telegramm an Marshall Kim Jong-un. Das Seminar fand unter dem Motto »Die Rolle der Jugendlichen beim Aufbau des Wachsenden Afrikas« zum 58. Jahrestag der Unabhängigkeit der Republik Guinea statt. Die Teilnehmer des Seminars schrieben, sie seien die Mitglieder des guineischen nationalen Kim-Jong-Ismus Student Committees und Anhänger der Soziologie. Weiter betonten sie wie folgt. Unter den brillanten Strahlen der Soziologie, die vom Präsidenten Kim Il-sung begründet und vom Genossen Kim Jong-il vertieft und weiterentwickelt wurde, hat das heroische koreanische Volk unter dem Banner des Sun-gun beim Aufbau eines souveränen und unabhängigen starken sozialistischen Staates große Erfolge erzielt. Aus diesen Erfolgen haben sie wertvolle Erfahrungen gesammelt. Sie haben erneut begriffen, dass der Kim-Jong-Ismus eine Leitideologie sei, mit der die afrikanischen Völker die Gefahr der Globalisierung beseitigen und die Souveränität und Unabhängigkeit stabilisieren können. Sie beglückwünschten dann den Genossen Kim Jong-un auf das Herzlichste, der für den Schutz der Errungenschaften der koreanischen Revolution unter dem Banner des Sun-gun einen großen Beitrag geleistet hat. Sie bekundeten dann der heroischen koreanischen Volksarmee und dem koreanischen Volk, die für die Schaffung des friedlichen Milieus auf der koreanischen Insel und für die Wiedervereinigung des Vaterlandes kämpfen, ihre volle Solidarität und bezeigten dem Genossen Kim Jong-un Hochachtung.